Ich bin keiner von euch, Digga, halt deine Scheißfresse, nein. Heutzutage muss ein Rapper einfach bahnbrechend sein. Mit nem Mic in den Style statt nur zwei fetten Zeilen. Denn ohne Technik reicht dir hier dein Lifestyle auf keinsten. Aber bleib dabei, ich wünsch dir alles Gute, Mann. Roll mir ne üble Tüte, damit du in Ruhe üben kannst. Ich pack nen Spliff und den Rest macht der Schild. Und wenn du rappen willst wie Haze, pack dein Flex auf den Tisch. Meine ganze Clique gibt nen Fick auf dich, Digga. Lieber klick, pow, Licht aus, kick down, du Splitter. Kick down, du Amsterdamer, kick down, Konikat. Pace tebet, vatri, ship, taras, pitch. Kako ništa, dišta, kako braju, utipkaj ti tekst. Ali ja ti neman iPhone, zato uzet ću ti sve. Kein Club shit, put shit, nem bloß keine Rücksicht. Endgültig, nur so werd ich glücklich. Grund ist, ich bin keiner von euch. Hier ist keiner dein Freund. Und wenn du denkst, du gehörst dazu, dann muss ich dich leider enttäuschen. Kein Rassist, ich chill mit Kanaks und mit Deutschen. Zum Teufel mit den Eidern, rauch nen Baba mit meinen Freunden. Bisschen Hasch und bisschen Tabak in meinem Joint drin. Seitdem ich richtig rappe, sind die Motherfucker freundlich. Denn sie sind käuflich. Aber glaub mir, Mann, ich weiß, wer von euch Fame bin. Und ich weiß, wer von euch treu ist. Blut und Benzin in der Booth, ich zünd ne Kippe an. Meine Mucke ist der Grund, warum jetzt eine Clique tanzt. Es interessiert mich nicht mal, ob du richtig spitten kannst. Deine Bitte trink die Mische fertig und verpiss dich dann. Du kriegst nen Zitteranfall, Digga, und bist mitten in der Innenstadt am Twitter. Nicht um Mitternacht beim Ficker, sag ihm, gib mir bisschen Sittler, bisschen Kuh. Und dann roll ich ein. Komm wie frei, Digga, Homie, roll nen Dollarschein.